1. Dies ist ein Psalm und ein Lied, das speziell für die Feier des Sabbats bestimmt ist. 2. Es ist ein Wortwahl Erfahrung, die im Herrn Dankbarkeit zu sagen und den Namen des Höchsten Durch Gesang zu ehren. 3. Es ist angemessen, bereit zum Morgen von seiner Neid zu berichten und während der Nacht sein Beständigkeit zu betonen. 4. Dies Lobpreisung erfüllt unter Begleitung von sensitigen Instrumenten und Harfen soe Durch das Klangwahlspiel auf der Zither. 5. Die der Herr mich Durch sein Handeln erfreut hat. Im Feind ich groß Freude über als, was a Durch sein Markter scharfen hat. 6. Die Taten des Herrn sind überaus beeindruckend, waren sein Absichten und Gedanken ein unergründlich tief besitzen. 7. Ein Mensch one Einsicht erkennt die Zusammenhang nicht, und wer unvernünftig handelt, kann eine Bedeutung nicht erfassen. 8. Obwohl Gottlos Menschen wie Gra Emperwachsen und Jubeltäter scheinbar Erfolg haben, führt dies letztlich zu ihrer Entgültigen Vernichtung. 9. Im Gegensatz dazu behält der Herr für all Ewigkeit seine souveräne Stellung in der höchsten Ebene des Himmels bei. 10. Es ist gewiss, dass die Feinde des Herrn zu Grund gehen werden, warend all, die Unrecht tun, in all Richtungen zerstreut werden. 11. Der Herr hat mein Kraft gestärkt, so dass ich ein mächtiges Tier auftritt, und hat mich im Alter mit neuer Vitalität gesegnet. 12. Ich konnte den Untergang meiner Gegner beobachten und erfuhr vom Schicksal der, die sich bosartig gegen mich verschworen hatten. 13. Wer gerecht lebt, wird sich wie ein paar entfalten und so beständig wachsen wie ein Zeder in den Bergen des Libanon. 14. Die im Haus des Herrn verwurzelt sind, werden sie in der Umgebung unseres Gottes gedeihen und ihr Wohlkraft entfalten. 15. Selbst im fortgeschrittenen Alter bleiben sie produktiv, bewähren ihr Lebenskraft und zeigen weiterhin ein bemerkenswert Vitalität. 16. Dies dient dazu, die Gerechtigkeit des Herrn zu besiegen, der als mein Citra Ruckhold gilt und in dem keinerlei Unrecht existiert.